Berlin-Wannsee am sogenannten Kilometerberg. Die Bundesstraße B1 steigt hier an, ungewöhnlich lang und steil für die märkische Landschaft. Am Straßenrand zwischen den kahlen Bäumen versammeln sich 2 Dutzend Menschen. Einer schwingt eine rote Fahne, ein anderer trägt das Banner der Verfolgten des Naziregimes. Es ist eine Gedenkfeier für John Scheer und Genossen. Genau 75 Jahre nach der Mordnacht vom 1. Februar 1934. John Scheer und Genossen. Ein Mord, ein Mythos und die Folgen. Feature von Udo Grashoff. Ein alter Mann tritt vor die kleine Stele, die hier neben der Bundesstraße an 4 ermordete Kommunisten erinnert. Der Mann ist selbst ein KZ-Überlebender. Ich trage nun das Gedicht von Erich Weinert vor. John Scheer und Genossen. Es geht durch die Nacht. Die Nacht ist kalt. Der Fahrer bremst. Sie halten im Wald. 10 Mann geheime Staatspolizei. 4 Kommunisten sitzen dabei. John Scheer und Genossen. John Scheer und Genossen. Sie sehen, wie die ihre Pistolen ziehen. John Scheer fragt nicht wahr, jetzt müssen wir fliehen. Die Kerle lachen. Na, wird es bald. Runter vom Wagen und rein in den Wald, John Scheer und Genossen. John Scheer sagt, so habt ihr es immer gemacht. So habt ihr Karl Liebknecht umgebracht. Der Führer brüllt, schmeißt die Bande raus. Und schweigend steigen die 4er aus. John Scheer und Genossen. Die Ballade von Erich Weinert gehörte zur Pflichtlektüre in den Schulen der DDR. Es gab Schallplattenfassungen. Hier mit dem Schauspieler Herbert Grosse. Oft wurde bei Appellen und Schulfeiern das Gedicht vorgetragen, das den Tod von 4 kommunistischen Funktionären beschreibt. John Scheer, Eugen Schönhaar, Rudolf Schwarz und Erich Steinfurt. Meine Damen und Herren, Sie wissen, dass ich zu dem hier heute stattfindenden Gedenken insofern auch noch einen besonderen Bezug habe, da ich zum Beispiel über Erich Steinfurt forsche. Und ich denke, Fred Bruder, Regionalhistoriker aus Köpenick. Er spricht am Gedenkstein für John Scheer und Genossen spontan in freier Rede. Ich muss noch mal deutlicher sagen, John Scheer war damals der Vorsitzende der KPD und die war im März 1933 von der deutschen Bevölkerung trotz aller Repressalien, trotz aller Verfolgungen, trotz alles Nazi-Terrors immerhin wieder zur drittstärksten Kraft in Deutschland geworden. War also nicht irgendjemand, das sollten wir nicht vergessen. Fred Bruder stammt selbst aus einer Familie von Antifaschisten. Sein Großvater saß als Sozialdemokrat in einem Konzentrationslager ein. Mit seinen regionalkundlichen Studien will Fred Bruder vor allem eines: dem Vergessen entgegenwirken, Menschen ehren, die sich dem Naziterror entgegenstellten. John Scheer und Genossen gehören für Bruder dazu, selbst wenn ihre Geschichte in der DDR dazu diente, kommunistische Propaganda zu vermitteln. Wir haben dieses Thema mindestens 2-mal behandelt, was darauf hinweist, dass es wohl auch ein sehr wichtiges Thema gewesen ist, was durchaus zur Abschlussprüfung. Erinnerungen eines Schülers an den Deutschunterricht der 10. Klasse, 1986. Der war sehr intuitiv. Wie gesagt, dazu kann ich auch heute noch stehen. Da ging es mir mehr um die Literatur und die Interpretation des Literarischen. Und wir haben dann uns offensichtlich nochmal später darüber unterhalten. Und da ist dann doch ziemlich viel Ideologie mit eingeflossen. Und wir sollten dann halt nochmal einen Aufsatz schreiben, der mehr unter diesem politischen, ideologischen Gesichtspunkt formuliert werden sollte. Da kam dann zum Beispiel sowas bei raus. In der 4. Strophe sagt John Scheer: So habt ihr es immer gemacht, so habt ihr Karl Liebknecht umgebracht. Erich Weinert hebt damit hervor, dass sich die Methoden und die Leute, die diese praktizieren, nicht verändert haben. Denn sowohl Teile der USPD und SPD zu Karl Liebknechts Zeiten als auch die NSDAP gaben nur vor, Arbeiterparteien zu sein. In Wirklichkeit stellten sie sich sogar gegen das Proletariat. Sie schleppen sie in den dunklen Wald. Und 12-mal knallt es und widerhallt. Da liegen sie mit erloschenem Blick. jeder 3 Nahschüsse im Genick. Jon Scheer und Genossen. Weinerts Propagandagedicht beruht auf einer wahren Begebenheit. Aber es erzählt nur die halbe Wahrheit. Das ist kaum Erich Weinert anzulasten, der im Schweizer Exil nur auf Zeitungsmeldungen zurückgreifen konnte. Aber die Halbwahrheiten machten das Gedicht für die Schüler in der DDR langweilig. Alles schien märchenhaft klar. Hier die Nazi-Unmenschen, dort die guten Kommunisten. Hier zeigt sich, warum Erich Weinert das Genre Ballade gewählt hat. Mit Hilfe der Dramatik kann der Autor die Brutalität der Faschisten besser charakterisieren. Durch die wörtliche Rede entlarven sich die Nazis selbst. Auffallend ist, dass der Autor die Faschisten nicht mit Namen benennt. Sie sind in seinen Augen wirklich nur noch Transportführer, Fahrer und Kerle. Es sind für ihn keine Menschen mehr. So steht dann auch in der 3. Strophe: Sie sehen, wie die ihre Pistolen ziehen. Was den Schülern verschwiegen wurde, hätte den Stoff für wirklich spannende Unterrichtung abgeben können. Denn die Mordaktion hatte eine Vorgeschichte. Sie war die Rache für die Ermordung eines Gestapo-Spitzels durch einen kommunistischen Auftragskiller. Ja, wollte ich Ihnen mal zeigen. Das ist also hier diese Potsdamer Tageszeitung, Ausgabe vom 1. Februar. Potsdamer Tageszeitung. Mord in der Husarenstraße. Gerüchte von einem Kapitalverbrechen durcheilten heute Vormittag die Stadt. Der Beweggrund der Tat liegt noch völlig im Dunkeln. Mit einem Racheakt aber muss man in erster Linie rechnen. Die erschienen damals ja immer in der Regel also zum Abend, sodass man also über diesen Mord hier in Potsdam, Mord in der Husarenstraße oder Nova West damals noch, berichtet hat. Und wenn Sie sich das angucken, die Ornamente sind noch deutlich, doch recht deutlich zu erkennen, dass das dieses Haus ist, trotz allen Umbaus. Und die haben dort, also wenn wir mal hingehen, hat die Familie Kattner hier in dem 1. Stock gewohnt. Fred Bruder steht vor einem Mietshaus in Potsdam-Babelsberg. Bis zur Umbenennung slawischer Ortsnamen durch die Nazis hieß der Ortsteil Nova Vies. Am Morgen des 1. Februar 1934 kommt ein Mann auf einem gelben Fahrrad vom S-Bahnhof her. Er betritt das Haus Husarenstraße 5, klingelt im 1. Stock, fragt die arbeitslose Ehefrau nach Alfred Kattner, wird in das Zimmer gebeten, wo Kattner auf dem Sofa liegt. Der Mann zückt die Pistole, schießt 6-mal auf Kattner, rennt aus der Wohnung zum Fahrrad und fährt davon. Die Potsdamer Zeitung und der Völkische Beobachter schreiben: Ein Kronzeuge gegen Thälmann von Kommunisten erschossen. Das Verbrechen in Nova Vies, ein Racheakt der Kommunisten. 4 Täter bei einem Fluchtversuch erschossen. Man hätte den Schülern in der DDR erzählen können, dass die Ermordung Alfred Kattners einen geplanten Hochverratsprozess gegen Ernst Thälmann verhindert hat. Man hätte darüber sprechen können, wie lange die illegale KPD-Führung zögerte, ehe sie sich zum Mord an Kattner entschloss. Dass die Genossen zunächst eine humane Variante der Abschiebung Kattners in die Sowjetunion erwogen. Dass sie erst in einer akuten Bedrohungssituation den Mordplan fassten. Aber in den Geschichtspublikationen der DDR über die KPD und den antifaschistischen Widerstand tauchte der Name Kattner nicht auf. Man hatte die Absicht, die KPD als auch eine im Widerstand fehlerlose, makellose politische Kraft darzustellen, um auch ihren Führungsanspruch im antifaschistischen Widerstand damit zu untermauern, als diejenige, die am meisten geschult, am meisten ausgebildet, am besten aufgestellt gewesene Kraft ist. Alfred Kattner, gelernter Tischler, Mitglied der KPD seit 1920. 1932 ist er Mitarbeiter bei Herbert Wehner, dann technischer Sekretär bei Ernst Thälmann und einer seiner Verbindungsleute in den schon vor dem KPD-Verbot aufgebauten Untergrund. Zunächst ist der Polizei nicht ganz klar, wen sie da am 3. März 1933 verhaftet hat. Nach ersten Verhören kommt Kattner in ein Konzentrationslager bei Küstrin, in die Folterhölle Sonnenburg. Der wird fertig gemacht. Sollen seine Bewacher frohlockt haben beim Abtransport vom KZ Sonnenburg in die Gestapo-Zentrale nach Berlin am 30. August 1933. Nun ging es dem Alfred Kattner bis zum Sommer relativ gut. Unter den Umständen muss man immer dazu bitte bedenken. Und dann fand sich also dort, und zwar war das ein ehemaliger KPD-Mann, der also zum Verräter wirklich, den muss man wirklich als Verräter bezeichnen, sonst bin ich da sehr vorsichtig mit diesem Begriff. Und der gab also der Gestapo den entscheidenden Tipp, warf dort die Frage auf, sinngemäß, wisst ihr denn da eigentlich, wen ihr da bei euch in den Fängen habt? Das ist also der interne Kenner des Kalibknecht-Hauses und der persönliche Mitarbeiter von Thälmann, Alfred Kattner. Der Historiker Ronald Sassning stieß bei seinen Forschungen über Ernst Thälmann auf die verschwiegene Kattner-Story. Er schreibt 1998 in seinem Buch »Die Verhaftung Ernst Thälmanns und der Fall Kattner«: Vielleicht war Alfred Kattner froh, nicht bereits auf der Fahrt erschossen worden zu sein. Hatte das Wechselbad von physischer und psychischer Tortur in diesem Vorspiel schon erste Spuren hinterlassen? Als dann noch das Martyrium im Gestapo-Hauptquartier und im berüchtigten Columbia-Haus folgte? Oder wirkte bei Kattner mehr die Drohung mit Repressalien gegen Frau und Tochter? Alfred Kattner hat auf Dauer den Vernehmungen durch die Gestapo nicht mehr standgehalten. Er konnte umgedreht werden. Kattner wurde Gestapo-Spitzel. Es stellte sich zudem heraus, dass er der Kronzeuge werden könnte im angestrebten Hochverratsprozess gegen Ernst Thälmann. Man hatte auch andere KPD-Funktionäre so lange durch Prügel, durch Misshandlungen, durch andere Taten dazu gebracht, Aussagen zu machen. Die waren aber nie und nimmer geeignet, einen solchen Prozess zu führen, zumal die NS-Führung ein Interesse daran hatte, bei aller Widersprüchlichkeit der ganzen Sache doch einen rechtsstaatlichen juristischen Anschein zu geben. Und dazu musste man natürlich nicht widerlegbare Argumente vorlegen können. Im November 1933 wird der amtierende Vorsitzende der illegalen KPD, John Scheer, verhaftet. Vermutlich aufgrund von Aussagen Kattners. Ungefähr eine Woche nach der Festnahme von John Scheer wurde Kattner plötzlich aus dem KZ Sonnenburg entlassen. Und das trotz aller Mängel, die sicherlich die Übertragung von Nachrichten damals noch hatte, sprach sich aber rum wie ein Lauffeuer und brachte nun viele dazu, zu überlegen, ja, wie gehen wir mit diesem Fakt um? Und darüber brach dann der Streit in der KPD selber aus, wie man damit umgehen sollte. Wehner bezeichnete ja einige Leute sogar als regelrecht blauäugig Kattner gegenüber, womit er sicherlich nicht ganz Unrecht hatte. Aber er hat auch überzogen und Kattner versucht, Dinge anzudichten, die tatsächlich nicht auf die Schulter Kattners abgeladen werden können. Wie gesagt, bis hin, dass er ihm die Schuld für die Verhaftung Thälmanns Monate zuvor am 3. März gegeben hat. Was der misstrauische Herbert Wehner nur ahnt, bestätigt sich schrittweise. Unsicher, ob Kattner noch einer der ihren ist, versuchen die Genossen zunächst, ihn ins Exil in die Sowjetunion zu bringen. Als ihm bei einem illegalen Treffen der Pass übergeben werden soll, schlägt die Gestapo zu. Sie verhaftet zwei hohe KPD-Funktionäre. Jetzt ist innerhalb der illegalen KPD klar, wer der Lockvogel der Gestapo ist. Ja, es gab dann im Dezember eine Beratung in Spindler Mühle, auf der Herbert Wehner dann nochmal Druck ausübte und sagte, ja, also es sind jetzt hier die schlimmsten Dinge passiert und es konnte eigentlich keiner mehr an dem Alfred Kattner oder an dieser Frage vorbei. Und als dann Anfang Januar 1934 Rudolf Schwarz auch noch verhaftet wurde und aufs Vierste misshandelt wurde und es drohte, dass wenn er also bis an den Rand seiner Existenz, also jetzt wirklich vom Leben her gesehen, gedrängt würde, dass er dann auch noch Dinge preisgeben würde, dann schritt man praktisch zur Umsetzung, indem man sagte, jetzt muss dieser Plan ausgeführt werden. Und dazu erklärte sich dann eben Hans Schwarz für den 1. Februar dann bereit und übernahm es dann da nach Nova Ves zu fahren und diese Tat dann auszuführen. Weil er das auch als Abwehr im antifaschistischen Wirken sah. Rudolf Schwarz war Leiter des konspirativen militärpolitischen Apparates der KPD. Er gehörte zu den 4 Kommunisten, die am Kilometerberg erschossen wurden. Hans Schwarz, 24-jähriger Kommunist aus Berlin, diente in der illegalen KPD als Kurier. Nach dem Mord an Kattner floh er in die Tschechoslowakei. In den frühen Morgenstunden meldete sich die ständig heisere Stimme von Hitlers Adjutanten an meinem Fernsprecher. Herr Diels, der Führer hat von dem kommunistischen Mordanschlag in den Morgenmeldungen der Staatspolizei Kenntnis genommen. Der Führer hat befohlen, dass sofort 1000 Geiseln aus dem Kreise der verhafteten Kommunisten zu erschießen sind. 1950 erschienen in einer Spiegelserie die Memoiren des Rudolf Diels. Diels war bis 1934 der erste Chef der Gestapo. Er brüstet sich in seinen Erinnerungen damit, dass er die von Hitler geforderte Vergeltung abgemildert hätte. Der Wagen saust nach Berlin zurück. Das Schauhaus quittiert, geliefert 4 Stück. Der Transportführer schreibt ins Lieferbuch: 4 Kommunistenführer beim Fluchtversuch, John Scheer und Genossen. Dann begibt er sich in den Marmorsaal zum General, der den Mord befahl. Er stellt ihn mitten im brausenden Ball. Zu Befehl, Exzellenz, erledigt der Fall, John Scheer und Genossen. Erledigt der Fall? Bis zu einem Tag, da kracht seine Türe vom Kolbenschlag. Er springt aus dem Bett. Was wollt ihr von mir? Komm mit, Exzellenz. Die Abrechnung für John Scheer und Genossen. An dieser Stelle hätte man den Schülern in der DDR erzählen können, dass der für den Mord verantwortliche Polizeikommissar von einem DDR-Gericht zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt worden war. Bruno Sattler verbüßte die Strafe bis zu seinem Tod 1972. Die Schüler erfuhren davon nichts. Sattler war 1947 von einem Geheimdienstkommando in den Ostteil Berlins entführt worden. Frau und Kinder in West-Berlin erfuhren erst viel später, dass ihr Vater lebte. Sie durften ihn nur selten und unter strenger Kontrolle besuchen. Beate Niemann, jüngste Tochter Sattlers, wuchs in der Überzeugung heran, ihr Vater sei unschuldig. Wir haben mit meiner Mutter über meinen Vater bezüglich seines Berufes nie gesprochen. Weil wir hatten ja das ganz andere Problem. Wir hatten ja den unschuldig in DDR-Zuchthäusern einsitzenden Vater. Da ist die Frage nach einer etwaigen Schuld, die war gar nicht vorhanden. Und schon gar nicht, wenn dieses Urteil, dieses DDR-Urteil in West-Berlin aufgehoben wurde und die erste Entnazifizierung ein zweites Mal bestätigt wurde, nachdem es sich herausstellte, dass er noch lebt. Und er behandelt wurde wie ein diensttuender Westberliner Polizeibeamter. Da verbot sich jede Art von Hinterfragen. Ich habe in den 60er Jahren dann einmal gewagt zu fragen, ob er nicht etwas gewusst hat, wenn er Regierungs- und Kriminaldirektor gewesen ist. Man beachte bitte den zivilen Rang. Es wurde bei uns nicht gesagt, er war Sturmbannführer. Er war Regierungs- und Kriminaldirektor. Und er muss doch was gewusst haben. Schon diese Frage war wirklich unerträglich. Das führte zu einem wüsten Gespräch zwischen meiner Mutter und mir und meinen älteren Schwestern, die ihn ja erlebt haben als Vater, das habe ich ja nicht. Nach dem Ende der DDR wollte Beate Niemann es wissen. Sie beantragte die Rehabilitierung für ihren Vater und Einsicht in die Akten der Stadtsicherheit. Zudem wandte sie sich an die Zentralstelle für Aufklärung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg. Dann habe ich an Ludwigsburg geschrieben und bekam dort einen sehr freundlichen Brief zurück. Ich möge es mir doch genau überlegen, ob ich mich dem aussetzen will. Es gäbe Akten über meinen Vater, aber sie würden mir vielleicht nur mehr Unsicherheit verschaffen als Sicherheit. Also wenn mir einer sagt, ich soll es lassen, das ist eigentlich der beste Punkt, in dem ich dann sage, so nicht. Und dann bin ich nach Ludwigsburg gefahren und habe eben über die Mordaktionen, an denen mein Vater beteiligt war, gelesen. Ihren schmerzhaften Erkenntnisprozess hat Beate Niemann in dem Buch »Mein guter Vater – Leben mit seiner Vergangenheit« dokumentiert. Es gibt so viele Ungeheuerlichkeiten, dass es wirklich sehr schwer fällt, mich da auf eines zu beziehen. Also ich denke, das Schlimmste, was ich damals zu lesen bekommen habe und dann ja auch an Ort und Stelle erfahren habe, war die Leitung eines Gaswageneinsatzes in Belgrad im Lager Semlin. Da waren überwiegend Frauen und Kinder, etwa 8.500. Es wurde 1942 dann ein Gaswagen aus Berlin beordert. Und mein Vater hat die Einsatzpläne dafür gemacht, wann das Gas eingeleitet werden konnte, dass die Schreie in den Straßen von Belgrad nicht so zu hören waren, die Menschen aber ermordet am Schießplatz von Jajnice ankamen. Und das war zu der Zeit, als meine Mutter mit mir schwanger war. Das war kurz vor meiner Geburt. Für den Polizisten Bruno Sattler war der Mord an Jon Scheer und Genossen also nur der erste Mord von vielen. Seine Tochter Beate Niemann fand in Gestapo-Akten einen Bericht ihres Vaters. Ein Dokument der Manipulation. Die Straße nach Brandenburg führt über eine Anhöhe, die heißt noch heute in unserem Volksmund Kilometerberg. Und da verreckten in der Zeit schon oft die LKWs, weil das war wirklich ziemlich steil und das haben sie eben Beginn der 30er Jahre nicht geschafft. Und wenn man sie ermorden wollte, war das einfach die günstigste Stelle, weil der LKW musste ganz langsam fahren. Und der Bericht geht so, dass sie also an dieser Stelle, an dem das Auto eben sich kaum noch bewegen konnte, sind diese vier Gefangenen von dem offenen LKW gesprungen, weil angeblich hatte ein geschlossener Transporter nicht mehr zur Verfügung gestanden. Sie seien in den Wald gelaufen und die Beamten hätten mehrere Warnschüsse abgegeben und dann gezielt geschossen und alle vier sind erschossen worden. Sie schleppen sie in den dunklen Wald. Und 12-mal knallt es und widerhallt. Da liegen sie mit erloschenem Blick. Jeder 3 Nahschüsse im Genick. Jon Scheer und Genossen. Die Männer waren zum Beispiel an den Füßen gefesselt. Das heißt, wenn sie dann, also wie sollen sie einmal von einem LKW springen? Wobei sie ja mit bewaffneten Männern auf diesem LKW gesessen haben. Und nun erklären Sie mir mal, wie 4 Leute da runterspringen können, bevor nicht der 2. oder 3. oder 4. festgehalten wird. Also das halte ich schon mal für eine sehr schwierige Sache. Im Schnee sind die Spuren dieser gefesselten Füße als ganz kleine Spuren, also die sich so Schrittchen für Schrittchen fortbewegen konnten. Die konnten nicht ran. Wenn man um sein Leben rennt, dann macht man bestimmt Schritte, die 30, 35 Zentimeter Schrittbreite haben. Der Wagen saust nach Berlin zurück. Das Schauhaus quittiert, geliefert 4 Stück. Der Transportführer schreibt ins Lieferbuch, 4 Kommunistenführer beim Fluchtversuch, Jon Scheer und Genossen. Es gibt verschiedene Versionen, warum der LKW von Berlin in Richtung Potsdam fuhr. Sattler gab in seinem Bericht an, dass die Kommunisten im Zuge der Ermittlungen zum Mord an Kattner zu einer Gegenüberstellung gebracht werden sollten. Damit wollte er die Mordaktion vertuschen. Die sich bis zum Ende der DDR haltende Version war die, dass man die 4 auf dem Transport zu der Gestapo-Zentrale in die Prinz-Albrecht-Straße ermordet hatte. Das hatte den Vorteil, dass man das Problem Kattner völlig umgehen konnte. Dass der Häftling Bruno Sattler in der DDR eine lebenslange Zuchthausstrafe verbüßte, wurde geheim gehalten. Die Staatssicherheit hatte Interesse an ihm. Zu den von Sattler geführten Gestapo-Agenten hatten Sozialdemokraten gehört, die inzwischen in der bundesdeutschen Politik aktiv waren. Und mein Vater ist nochmal von 65 bis 68, hat er 4 Jahre in Hohenschönhausen nochmal in Einzelhaft gesessen. Und da nannte man es nicht mehr Verhör, sondern Niederschrift. Und er ist da manchmal 10, 14 Tage lang täglich vernommen worden. Und zwar immer wieder zu Sozialdemokraten, zu Kommunisten, zu westdeutschen Politikern, aber auch zu ihren eigenen Leuten. Und irgendwann gibt es eine Abschlussniederschrift und da wird gesagt, der Sattler sagt nichts mehr. Warum aber verschwieg man in der DDR den Namen und das Schicksal Kattners? Es war ein heißes Eisen in der KPD-Politik und auch in der Beurteilung der KPD. Wie sieht das Verhältnis zum individuellen Terror aus? Und man versuchte, die KPD auch als eine Partei, die über diesen Dingen erhaben gegenüber gewesen ist, in der solche Dinge nicht vorkamen, darzustellen. Soweit Alfred Kattner in der Literatur überhaupt Erwähnung findet, wird eine Klassifizierung seiner Ermordung umgangen. Schreibt der Historiker Ronald Sassning in seinem Buch »Die Verhaftung Ernst Hellmanns und der Fall Kattner«. Tatsächlich handelt es sich in der Geschichte des antifaschistischen Widerstandes um ein neues Phänomen, für das es kein Raster gibt. Der Fememord an Kattner hatte nicht die abschreckende Wirkung. Er blieb eine Ausnahme in der illegalen Geschichte der KPD. Den Attentäter Hans Schwarz plagen später Gewissensbisse. Nach seiner Flucht in die Tschechoslowakei kämpfte er im Spanienkrieg und als sowjetischer Spion in der Slowakei. 1942 gerät er in die Fänge der Gestapo, wie Ronald Sassning schreibt. Hans Schwarz enthüllte von sich aus bei den Gestapo-Vernehmungen in Berlin die Zusammenhänge und seine eigene Rolle im Fall Kattner. Er habe dieses zusätzliche Geständnis freiwillig abgelegt. Zitat: Um mich endlich zu entlasten. Bis dahin hatte die Gestapo tatsächlich noch immer im Dunkeln getappt. Hans Schwarz wird an die Slowakei ausgeliefert. Dort verurteilt, flieht aus dem Gefängnis und stirbt bei einem Gefecht im slowakischen Nationalaufstand 1944. Im letzten Jahr der DDR wird am Humannplatz in Berlin-Prenzlauer Berg für ihn eine Stele aufgestellt. Kein Wort über seinen Mord an Alfred Kattner. Nach der friedlichen Revolution wird die Stele wieder demontiert. Der Mord an John Scheer und Genossen und der Fall Kattner zeigen Grundmuster der Vergangenheitspolitik in beiden deutschen Staaten. Die einseitige Heldengeschichte in der DDR, die Verleugnung der Täterschaft in der Bundesrepublik. Heute sind es Einzelne wie Beate Niemann, Fred Bruder oder Ronald Sassning, die Mythen und Halbwahrheiten hinterfragen. Sie haben es schwer, Gehör zu finden. John Scheer und Genossen. Ein Mord, ein Mythos und die Folgen. Feature von Udo Grashoff. Redaktion Tobias Barth. Es sprachen Anja Schneider und Peter Pagel. Im Originalton hörten sie Fred Bruder und Beate Niemann. Schnitt Hans-Peter Runert. Ton Dietmar Hagen. Regieassistenz Steffi Mannschatz. Regie Gerda Schiedrich. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2009. In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.